1. Daraufhin erging das Wort des Herrn eines Weites Mal an Jona. 2. Gehe nach Ninive, der großen Stadt, und verkünde die Botschaft, die ich dir befehlen Word 3. Jona machte sich daraufhin auf den Weg nach Ninive, wie Gott es ihm befohlen hat. Ninive war jedoch ein außerordentlich groß Stadt, deren Dirch Quirung Dree Tage dauert. 4. Nachdem Jona einen Tag lang in die Stadt gegangen war, begann zu predigen und sagt, noch wirzig Tage, dann Word Ninive zerstört werden. 5. Die Bewohner Ninives glaubten jedoch Gott, riefen ein Farsen aus und legten Traugerwanderen, vom höchsten bis zum niedrigsten unter ihnen. 6. Als dies Nachrick den König von Ninive erreicht, stand von seinem Thron auf, legte sein königliches Gewande b, halte sich in ein Traugerwand und setzte sich in den Staub. 7. Alles in Ninive verkunden und befehlen, auf Anordnung des Königs und seiner Wordenträger Word Folgens bestimmt, weder Menschen noch wie, weder Rinder noch Schaf sollen etwas zu sich nehmen, sie dürfen weder Weiden noch Wasser trinken. 8. Stattdessen sollen sich sowohl Menschen als auch Tiere in Traugerwanderhallen und MIT Nachdruck zu Gott rufen, jeder einzeln soll von seinem Schlechten verhalten und von der Gewalt, die verrubt hat, ablassen. 9. Wir legt Word Gott sein Meinung andern und Ruhe sagen, so dass von seinem glühenden Zorn erblast und wir nicht zu Grund gehen. 10. Als Gott handeln sonder kannte, das sie von ihrem schlechten Verhalten abkürten, beruhte das Unheil, das ihnen angedroht hat, und fügte es ihnen nicht zu.